Pflegestalten und rotes Licht. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt ihr leise, Baby, wenn ich austrink, machst du dicht. Dann bestellt er zwei Manhattan und dann kommt ein Herr mit Kneife. Jack trinkt aus und Baby zittert, doch dann löscht sich schnell das Licht. Kriminal-Tango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne. Abend für Abend lodert die Lunte, sprühende Spannung liegt in der Luft. Und sie tanzen einen Tango, alle, die davon nichts ahnen. Und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? Denn sie können ja nicht wissen, was da zwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Kriminal-Tango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, glühende Blicke, steigende Spannung, und in die Spannung, da fällt ein Schuss. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und die Kripo kann nichts finden, was daran verdächtig wär. Nur der Herr da mit dem Kneifer, den der Schuss im Dunkeln gab, könnt vielleicht noch etwas sagen, doch der Herr, der sagt nichts mehr. Kriminal-Tango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend.